Dein standhaft männliches Betragen hat gesiegt. Zwar hast du noch manch rauen und gefährlichen Weg zu wandern, den du aber durch Hilfe der Götter glücklich endigen wirst. Wir wollen also mit reinem Herzen unsere Wanderschaft weiter fortsetzen. Was sehe ich? Freund, steh auf! Wie ist dir? Ich lieg in einer Ohnmacht. Auf, sammle dich und sei ein Mann. Bei so einer ewigen Wanderschaft möchte einem wohl die Liebe auf immer vergehen.